der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser. Damals so lang her, dat kein ey noch weht. Da morgen wie Friesen an Wodder uns brät. Die Schorn sind vergorn in Sus und im Brust. Aber brät seh de Friesen noch kühne noch gut. No Float kümmt die App und no App kümmt die Float. Die Dicken, sie holt dem mal schlecht und mal gut. Die Dünen, sie wandern an Strand hin und her. Von Grönland nach Flandern, jedenfalls ungefähr. Küste am Plattdütschen Strand sind die Fische im Ruder und seltener Land. An der Nordseeküste am Plattdütschen Strand sind die Fische im Ruder und seltener Land. Moin, moin, die Kaptein, der sich freut. Mieben anheben, sollte derns für ihr scheuen. An der Nordseeküste am Plattdütschen Strand. Nur weiten Stiefel brichst die Fräsen sind nur dran und band. Nur bei Ohren Klaus und Klaus, in morgen Labs Chaos. Fofft dich Pants oben Kudder und nicht in der Haus. Oder oben Snailboot, so geil to an der See. Holland in Not, wie trinkt es Monte? Schuggel, schuggel, Moors, Moors, wie Max Boss aus dem Klos. Der Fofft dich smoke turn off mit all der Bagosch. Den Dörfel ist an Schrufen, Jim hast noch ein Maul. Und der Kinder ist an Dunkeln quer so übern soll. Der Pfaufdigste singt den Jimmer so per Beat. Wie sie nicht mitten stert wedeln, könnt man so'n Cheat. Mit Klaus und Klaus blöbte as blöd open Dick. Der Dance in dein Rümmjumpen, krack he dein mit. An der Nordseeküste, am Plattdütschen Strand sind die Fische im Ruder und selten an Land. An der Nordseeküste, am Plattdütschen Strand sind die Fische im Ruder und selten an Land. An der Nordseeküste, am Plattdütschen Strand sind die Fische im Ruder und selten an Land. An der Nordseeküste, am Plattdütschen Strand sind die Fische im Ruder und selten an Land. Hey, Tway! Oder kannst du nicht verknusen, wie wir cruisen oder susen und der Lord auch noch affrusen, Sun and Pain. Oh, wenn ich das in Ort seh, Lufolee, as ob's die an der Nordsee. Von Fürbit noch M, wenn ich ein seh dir, wenn ich mal halt durch dich in de Klemm. Jolü, wir sind Ruth, dann guck für dat Lüt, Geld seh Toren, hol die Ohren, Steve, as ein Kornfeld. An der Nordseeküste, am Plattdütschen Strand sind die Fische im Ruder und selten an Land. An der Nordseeküste, am Plattdütschen Strand sind die Fische im Ruder und selten an Land. An der Nordseeküste, am Plattdütschen Strand sind die